Zur Begrüßung des Aufrufes der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Kangon an die Werktätigen der ganzen Republik fanden am 9. März die Massenkundgebungen der Bezirke Sagang und Yanggang und der Stadt Rason statt. Daran nahmen teil die Funktionäre der regionalen Parteimacht- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe und Hochschulen, die Werktätigen und Studenten. Auf den Veranstaltungen wurde der Aufruf verlesen und gab es Reden von Vertretern der Funktionäre, Arbeiter, Bauern und Intellektuellen. Die Reden hoben hervor, dass alle Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen getreu der Führung von Kim Jong-un im großen schöpferischen Einsatz zur selbstständigen Entwicklung für die Erfüllung des patriotischen Wunsches von Kim Il-sung und Kim Jong-il nach dem Aufbau eines starken Landes die Ehre des Bannerträgers und Avantgardisten von Malema nachhaltig demonstrieren sollten. Anschließend gab es Massendemonstrationen.